Nachtmahl. Ein Hörspiel in zwei Teilen. Nach dem gleichnamigen Roman von Rainer Nikowitz. Musik Bernd Keul. Bearbeitung und Regie Jörg Schlüter. Teil 1. Kommissar Wimmer hatte schon viel gesehen. Aber das hier, das war echt was Besonderes. Wegen der ausgeweideten Leiche auch, klar. Aber was die hier unter einem fremden Zimmer verstanden. Über dem Bett hing ein gerahmtes, schon schwer blaustichiges Kalenderblatt vom Juni 2005. Es zeigte Heilig Blut mit dem Großglockner im Hintergrund. Wohl, um den Gast unaufdringlich, aber anhaltend daran zu erinnern, dass er besser dorthin gefahren wäre. Also, wenn ich Sie nicht schon ein wenig kennen würde, Herr Suchanek, dann würde ich jetzt zumindest in Betracht ziehen, dass schon allein die Unterbringung in diesem Zimmer ein Mordmotiv sein könnte. Könnten Sie bitte damit aufhören? Da draußen ist ein Mensch bei lebendigem Leib von Wildschweinen aufgefressen worden und Sie machen blöde Witze? Also bitte, da muss ich Sie korrigieren. Nicht bei lebendigem Leib. Soweit mir bekannt ist, fressen Wildschweine nichts, was noch lebt. Außerdem müsste da rundherum literweise Blut sein, wenn das Opfer noch gelebt hätte als die Schweine. Da ist aber keins. Ja, woran ist er denn dann gestorben? Das wissen wir noch nicht. Oberflächlich ist an der Leiche nichts festzustellen. Nur ein kleiner Bluterguss am Kopf. Wahrscheinlich wurde das Opfer niedergeschlagen und sonst ist es halt vollkommen von Gelsen zerstochen. Sowas habe ich noch nicht gesehen. Moment einmal. Vollkommen zerstochen, sagen Sie. Ja, ist ja kein Wunder. Zuerst das Hochwasser, dann die Hitze. Heuer gibt es so viele Gelsen wie seit Menschengedenken nicht, sagen die Einheimischen. Und kein Blut. Hören Sie, wollen Sie auf was Bestimmtes hinaus oder ist das ein Wordrap in Zeitlupe? Würden Gelsen eine Leiche stechen? Nein, das würden sie nicht. Mit geronnenem Blut können die nichts anfangen. Also haben ihn zuerst die Gelsen traktiert, dann ist er gestorben und dann sind die Wildschweine gekommen. Also vom Zeitablauf her muss es wohl so gewesen sein, ja. So eine verdammte Scheiße. Suchanek? Was ist los? Was hast denn? Ja, ich würde es auch sehr schätzen, wenn Sie mir erklären könnten, worum es geht. Um den Ceausescu. Um den Ceausescu? Ja. Der Kerl nervte. Aber eigentlich war das ja nichts Neues. In Wirklichkeit nervte der Suchanek, seit er ihn kennengelernt hatte. Und Wimmer hatte auch noch lange nicht verdaut, dass es dieser ständig bekiffte Schlafwandler vor ein paar Monaten geschafft hatte, die Mordserie in Wulzendorf aufzuklären. Wo doch dort auch ein wirklicher, erfahrener und gerissener Krimineser vor Ort gewesen war, dem dieser Erfolg viel besser zu Gesicht gestanden hätte. Kommissar Gernot Wimmer. Also kommt da jetzt irgendwann noch eine Erklärung oder muss ich mit dieser nagenden Ungewissheit weiterleben? Es sieht so aus, als hätte ich etwas mit diesem Mord zu tun. Was redest denn da daher? Das gibt's doch nicht, Sie? Ich befürchte ja, weil das mit der Ceausescu-Methode, das war ich. Und bitte, was ist diese Ceausescu-Methode, von der Sie da stammeln? Oder nein, warten Sie. Fangen Sie am besten überhaupt ganz von vorne an, denn zuallererst stellt sich ja einmal die Frage, warum sind Sie überhaupt hier? Was zur Hölle haben Sie in diesem Kaff verloren? Ja, da merkte man halt den Profi. Denn das war natürlich eine ziemlich gute Frage. Die Antwort begann mit einem Telefonat, das Suchanek einige Wochen zuvor geführt hatte. Und der Landeshauptmann verspricht mir zum Dank für meinen selbstlosen Dienst an der Allgemeinheit einen Erholungsurlaub, aber so wie die Kamerateams weg sind, hat er das wieder vergessen. Das wäre doch ein gefundenes Fressen für die Presse, Herr Kirschbaum. Magister Kirschbaum, bitte sehr. Und Sie sind, jetzt lassen Sie mich mal raten, der Held von Wulzendorf? Ja. Na? Aber nicht, dass Sie jetzt glauben, ich habe das selbst erfunden. Sie wissen ja, wie die Presse ist. Das weiß ich sehr gut. Ja, was die immer daher schreiben, ne? Jeden Tag muss ich mich über was anderes ärgern. Fehlt nur noch, dass irgend so ein Schmierfink behauptet, dass mein Chef seine Versprechen nicht hält. Ja, hören Sie ja, Magister, ich will Ihnen wirklich keine Schwierigkeiten machen. Aber warum soll er auf was verzichten, das er mir großmächtig versprochen hat? Na, jetzt passen Sie mal auf, ja? Sie haben immerhin das silberne Ehrenzeichen für besondere Verdienste um das Land Niederösterreich bekommen. Was wollen Sie noch? Entschuldigung schon, aber ich meine, das silberne Ehrenzeichen, das ist so ziemlich die beschissenste Auszeichnung, die ihr habt. Das kriegt doch praktisch jeder. Da braucht einer nur lang genug Vizebürgermeister in Unterstinkenbrunn gewesen sein oder Kapellmeister von Feuchtkirchen. Feuchtkirchen, so? Mhm. Ja, ja. Ja, ja. Ja, gut, ja, gut, gut. Pass auf, ich sage Ihnen was, ja. Ich erkenne da jemanden, der ist mir noch einen Gefallen schuldig, den werde ich einmal anrufen. Ja. Eine Woche war ausgemacht. Ja, für zwei Personen. Gut, gut, ja. Geben Sie mir ein paar Tage, um das zu organisieren. Ich lasse Ihnen dann per Post einen Gutschein zukommen. Vielen Dank, Magister Kerschbaum. Ich bin froh, dass ich helfen konnte. Wenn einer schon mit Vornamen Magister hieß, hätte eine an sich unfehlbare Menschenkenntnis wie jene Suchanhex Arschlöcher, alle, eigentlich allein deshalb in den Alarmmodus hochschalten sollen. Als dann der Gutschein in der Post lag, hatte Suchanhex umgehend einräumen müssen, dass dem Magister die Überraschung absolut gelungen war. Abenteuer beim Abenteuer. Oha, Abenteuer mit TH. Entspannen in den Takt der Natur. Top-Inklusivleistungen. Komfortzimmer. Gutbürgerliche Küche. Schwimmbiotop. Wildschweingehege. Interessante Ausflugsmöglichkeiten. Naja. Also hatten Suchanek und Susi an diesem gleißenden Samstag im August in Wulzendorf um 10.17 Uhr Susis Auto gestartet. Und um 11.08 Uhr wieder abgestellt. Oh, also es ist eh. Nein, das war in seiner allumfassenden Armseligkeit nicht einmal annähernd eh. Nein, das geht leider nicht. Was heißt, das geht nicht? Also, Frau Abenteuer, Entschuldigung schon. Aber in Ihrem Prospekt hier, da, in Ihrem Prospekt steht Komfortzimmer mit Rufzeichen. Jetzt verraten Sie mir bitte eines. Wenn das Loch, das Sie uns gegeben haben, ein Komfortzimmer ist, wie schaut denn dann eigentlich eins ohne Komfort aus? Füllen bei dem die Fenster oder muss man da in der Nacht raus aufs Plumpsklo über ein Minenfeld? Bei der Reservierung ist ausdrücklich dazu gesagt worden, dass ein Standardzimmer ausreicht. Ja, wer hat das gesagt? Der miese Magister? Ich kenne keinen Magister. Ja, jemand vom Grafen hat angerufen und das gebucht. Ich kenne wiederum keinen Grafen. Na, unser Graf heut. Die Herrschaft. Die Herrschaft. Es war ja erst knapp 100 Jahre her, dass der Adel in Österreich abgeschafft worden war. In diesem kosmischen Wimpernschlag konnte sich das klarerweise noch nicht bis hierher durchgesprochen haben. Und die Herrschaft hatte offenbar dem Magister den Gefallen geschuldet. Sie haben den Urlaub doch irgendwie gewonnen oder so, nicht? Kennen Sie eigentlich das Sprichwort mit dem geschenkten Gaul? Gewonnen? Das trifft Sie nun sowas von überhaupt nicht. Also eher bescheidene Anerkennung, die der Held von Wulzendorf für seine Leistung erhalten hat. Aber es ist nicht mein Stil, mit sowas zu protzen. Oh was? Sie sind das? Der mit den Morden in Wulzendorf? Sie waren in der Zeitung. Also, warten Sie. Sie haben also jetzt den Typ Graureiher. Ja, da hätte ich da schon auch noch eines vom Typ Weißstorch. Das wäre ein Superiorzimmer. Aber da müsste ich den Aufschlag dann extra verrechnen, weil der Graf zahlt, wie gesagt, nur den Standardpreis. Und wie viel wird das kosten? Sie legte ihm wortlos einen Zettel hin und tippte auf eine Zahl darauf. Auf eine viel zu große. Wobei, nicht, dass sich Suchanek eine kleinere hätte leisten können. Und jetzt die Susi auch noch anschnorren bei ihrem ersten gemeinsamen Urlaub? Das war ja nun wirklich zu peinlich. Als er mit leicht verhärteter Miene ins Zimmer zurückkam, hatte Susi schon ausgepackt. Wissen ist eben Macht. Komm, erkunden wir mal ein bisschen die Gegend. Im Innenhof standen sie dann sofort vor der schwierigen Frage, wo die Gegend denn jetzt begann. Geradeaus war eine große umzäunte Weide, auf der sie bei der Herfahrt ganz hinten im Eck vier riesige Kaltblutpferde gesehen hatten. Danach musste irgendwann eine sogenannte Siedlung Wasserwelt kommen. Zumindest war das auf einem Wegweiser gestanden. Und nachdem der Horizont in dieser Richtung von 12 riesigen Windrädern dominiert wurde, mussten diese nach der Siedlung kommen. Sofern sie nicht mittendrin standen. Das wäre den Siedlern, die glaubten, unbedingt hier siedeln zu müssen, nur recht geschehen. Hinter ihnen lag der Damm und dahinter die Au. Das schien gegendtechnisch leider noch die am wenigsten wenig versprechende Möglichkeit zu sein. Dann entdeckten sie einen hölzernen Pfeil, der nach links wies und auf dem zwei Worte standen. Schwimmbiotop, Wildschweingehege. Gehen wir doch einmal zu diesem Biotop. Es ist so unerträglich heiß, vielleicht können wir eine Runde schwimmen. Ich habe keine Badehose mit. Das Schwimmbiotop war ein kleiner Teich, von dessen hellgrauer Grundfarbe sich dunkelgrüne Algenschlieren abhoben, die sich an manchen Stellen zu elegant geschwungenen Spiralteppichen zusammenfanden. Für Stadtkinder! Und die Algen stören die Kinder nicht? Ja, die sind wegen der Hitze. Seid ihr heute frisch angekommen? Ja. Und Sie sind? Der Bauer? Schon lange nicht mehr. Alles weg. Das Feld, die Kühe. Aber dafür haben wir jetzt Wildschweine, die man nicht fressen darf. Und Gäste. Apropos Essen, wir hätten Hunger. Gibt's eigentlich was zu essen? Wir haben schon gegessen. Der Kommissar war begreiflicherweise ausgesprochen beeindruckt von der Hartnäckigkeit, mit der sich Suchanek diesen Platz an der Sonne erkämpft hatte. Der Held von Wulzendorf. Sagen Sie, tragen Sie Ihr silbernes Ehrenzeichen eigentlich manchmal? Beim Einkaufen vielleicht oder am Arbeitsamt? Es ist wirklich witzig. Gut, somit ist zumindest einmal geklärt, warum Sie hier sind. Jetzt widmen wir uns dem schwierigeren Teil. Warum bin ich hier? Das Opfer. Wann haben Sie das eigentlich kennengelernt? Gleich am Abend von unserem ersten Tag. Und glauben Sie mir, ich hätte mir das gern erspart. Wie darf ich das verstehen? Wissen Sie, was aktives Kennenlernen ist? Jemanden kennenzulernen, das war ja per se schon eine hochproblematische Angelegenheit. Vor allem, wenn es sich dabei um Leute handelte, die man vorher noch nicht gekannt hatte. Werner Abenteuer, ich bin der Mann von der Chefin und ich mache hier das Animationsprogramm. Kommen Sie, die anderen warten schon. Darf ich vorstellen, das ist der Herr Suchanek. Und hier haben wir einmal das Ehepaar Mannschein. Ich bin der Arnold, so wie der Schwarzenegger. So wie Schwarzenegger. Frau Mannschein neben ihm hatte diesen Spruch wohl schon oft genug gehört, um so zu tun, als sei sie gar nicht da. Und am Boden ihres Pappbechers eingehend nach spannenden Mikroorganismen zu suchen. Und die junge Dame hier ist die Tochter, die Amelie, richtig? Ja. Und hier haben wir noch die Frau Dr. Lillinger. Susi hatte bereits neben der Frau Doktor Platz genommen und unterhielt sich scheinbar angeregt. Aktives Kennenlernen war ja für Frauen eher normal. Hinter einem heurigen Tisch stand Frau Abenteuer und machte eine einladende Geste in Richtung der Bierflaschen, die zur Kühlung vor ihr in einer kleinen Wanne lagen. Aktives Kennenlernen. Manche von euch werden sich vielleicht gefragt haben, was denn das sein soll. Nun, ihr alle miteinander habt euch ja wohl nicht zufällig den Abenteuerhof ausgesucht, um ein Stück von der schönsten Zeit des Jahres hier zu verbringen. Nicht wahr? Ihr habt alle eure Gründe. Möchte jemand vielleicht sagen, was sein Grund ist? Was er sich von dieser Woche hier am Hof erwartet? Niemand. Niemand? Was? So schüchtern? Na, das werden wir euch schon austreiben. Also, ja, ich sag einmal. Es geht um die ganz großen Fragen. Wer bin ich wirklich? Was möchte ich im Leben erreichen? Und vor allem wie? Wir wollen gemeinsam als Gruppe versuchen, das für uns herauszuarbeiten. Das aktive Kennenlernen hat eine doppelte Bedeutung. Die anderen in der Gruppe kennenlernen und ein Stück auch gleich sich selbst. Und das funktioniert natürlich nur mit eurer Mitarbeit. Also, aktiv. Herr Suchanek, fangen Sie doch bitte ganz unbefangen einmal an. Ja? Wie geht's Ihnen? Mir? Geht so, danke. Bis auf die scheiß Gelsen. Das ist ja unpackbar, bitte. Ich bin ungefähr 4 Milliarden Mal gestochen worden. Ist das bei euch immer so, am Ende der bewohnten Welt? Deshalb auch das Feuer. Das hält die Gelsen fern. Es stimmt leider. So schlimm wie heuer war es noch nie. Oh, wow. Da könnte man ja glattwen mit der Ceausescu-Methode killen. Womit bitte? Jetzt hatte er natürlich die akademische Neugier von Frau Dr. Lillinger geweckt. Die unerwartete Wortmeldung lenkte Suchaneks Blick in ihre Richtung. wo er aber dann unglücklicherweise an ihren Tremper-Sandalen hängen blieb. Suchaneks Stimme zitterte ein wenig vor Grauen, ausgelöst vom Anblick der vom heimtückischen Hallux Valgus deformierten großen Zehen der Lidinger. Als er anhob, wie einst die großen Erzähler an den Lagerfeiern der endlosen Prärie, die gespannte Stille zu durchbrechen. Also, in Rumänien, im Donaudelta, hat es in der Zeit von Ceausescu ein Gefangenenlager gegeben für politische Häftlinge. Und wenn dort einer hingerichtet wurde, dann nicht mit einem Genickschuss oder mit dem Strick, oh nein. Das haben die den Gelsen überlassen. Die haben das arme Schwein in der Abenddämmerung nackt an einen Baum gefesselt und am nächsten Morgen war er tot. Ausgesaugt. Entschuldigung, das ist doch ein völliger Quatsch. Wie viele Liter Blut hat denn ein Mensch? 5? 6? Da brauche ich Gelsen, die so groß sind wie Spatzen, damit sich das ausgeht. Also ich habe ja in der Au schon welche gesehen, die waren so groß wie Steinadler. Die allgemeine Heiterkeit wäre sicher noch weiter ausgeufert, wenn nicht der Himmel wenigstens dieses eine Mal auf Suchaneks Seite gestanden wäre. Das Feuer löschen, bevor es anzündet. Bitte helfen Sie uns! Verstehe ich Sie richtig? Heißt das, Sie haben dann das Opfer eine Nacht lang nackt im Wildschweingehege angebunden, um zu beweisen, dass diese Ceausescu-Methode tatsächlich funktioniert? Also wie kommen Sie auf so einen Irrsinn, dass ich das gewesen sein könnte? Also das ist jetzt wirklich so jenseitig, das kann ja nicht einmal Ihnen einfallen. Okay, neuer Versuch. Sie glauben also, jemand anderem hat Ihre Geschichte so gut gefallen, dass er sie unbedingt hat nachspielen müssen? Ja, es sieht doch ziemlich stark danach aus, oder? Suchanek, du bist paranoid. Es kann doch wirklich nie im Leben funktionieren. Sagen Sie, wo haben Sie diese Ceausescu-Sache überhaupt her? Ist das verbrieft? Kann man das irgendwo nachlesen? Ganz ehrlich, ich habe nicht die leiseste Ahnung. Es kann sein, dass ich da im Internet darüber gestolpert bin. Es kann aber auch sein, dass mir das irgendein Besoffen an einer Bar erzählt hat. Aber was glauben Sie? Wäre das möglich? Also im Prinzip würde ich auch glauben, dass das schwer möglich ist. Rein kriminologisch betrachtet wäre es natürlich ein Segen, wenn wirklich diese Ceausescu-Methode zur Anwendung gekommen wäre. Bitte? Sie halten die Tatsache, dass ich eventuell einen hochgradig gestörten Gewalttäter dazu inspiriert habe, Millionen Gelsen als Mordwaffe zu benutzen, für einen Segen? Also was ich gemeint habe, war... Bei diesem Kennenlernabend waren, wenn ich jetzt richtig gezählt habe, neben dem Opfer und Ihnen beiden nur noch 5 andere Personen anwesend, oder? Das heißt, der Kreis der Verdächtigen wäre dann ja relativ klein. Ich fürchte, das kann man jetzt nicht so sagen. Warum nicht? Weil der Chronist nicht dabei war und diese Geschichte trotzdem schon am nächsten Vormittag gekannt hat. Und wenn der sie kennt, dann kennen sie wahrscheinlich überhaupt alle. Der ist nämlich ausgesprochen mitteilsam. Der wer? Und 1, 2 und 1, 2, 3, 4. Grüß Sie, Bagatsch, Bürgermeister Bagatsch. Ich darf Sie im Namen der Gemeinde Feuchtkirchen herzlich bei uns willkommen heißen. Es ist uns wirklich eine große Ehre, dass der Held von Wulzendorf und wie ich gehört habe, ein frisch gebackener Träger des silbernen Ehrenzeichens für Verdienste um das Land Niederösterreich gerade in unserem schönen Fleckchen seinen sicher wohlverdienten Urlaub verbringt. Ich ja. Danke. Ja, und hier habe ich für Sie auch noch die Luxus-Edition unserer Gemeindechronik. Wir haben nämlich letztes Jahr den 100. Jahrestag unserer Erhebung zur Marktgemeinde gefeiert und da hat der Edelsberger Hubert, ne? Ja, genau, das ist der Mann da hinter der Kamera. Also da hat der Hubert viele interessante Sachen zusammengetragen. Herr Suchaneck, würden Sie mir ein kurzes Interview geben? Ja. Also, was hat Sie dazu bewogen, sich unseren schönen Ort für Ihren Urlaub auszusuchen? War es die Au oder die gute Luft oder die Ruhe? Also, eine Kombination aus allem, würde ich sagen. Aha. Haben Sie eigentlich schon realisiert, was Sie da in Wulzendorf geleistet haben? Ja, da werde ich sicher noch eine Weile brauchen. Wollen Sie den bösen Buben, die vielleicht da draußen sind, irgendetwas ausrichten? Also, ich denke, das geht jetzt vielleicht doch. Vielleicht ein Hasta la Vista Baby oder ein Yippie-Yay-Schweinebacke? Was? Ja, vielen Dank für das Gespräch. Und genießen Sie Ihren wohlverdienten Urlaub in Feuchtkirchen. Also, meine lieben Mitbürger, so ruhig wie in dieser Woche durften Sie noch nie schlafen. Denn ein neuer Sheriff ist in der Stadt. Für www.ostnews.at berichtete Ihr Hubert Edlesberger. Nachdem sich auch der Kapellmeister nicht hatte nehmen lassen, Suchanek noch zu seinem silbernen Ehrenzeichen zu gratulieren, nicht zuletzt, weil er selbst erst vorgestern die Mitteilung in der Post gefunden habe, dass es ihm auch verliehen werde, man stelle sich das einmal vor, kam der Edlesberger Hubert noch einmal zu Suchanek und schüttelte ihm ausgiebig die Hand. Ich fahre jetzt heim und schneide das. Das wird super. In 2 Stunden ist das online. Hat mich sehr gefreut. Eins würde mich noch interessieren. Wie war das noch einmal genau mit dieser Ceausescu-Methode? So, bitte, jetzt vergessen wir diese Ceausescu-Sache einmal für eine Minute. Mich interessiert auch Ihre Einschätzung, was mögliche Verdächtige betrifft. Also, ist Ihnen irgendwas aufgefallen, das mir eventuell weiterhelfen könnte? Nein. Gut. Dann rollen wir doch die Geschichte einmal von hinten auf. Erzählen Sie doch, wie das genau gewesen ist heute früh. Die Leiche wurde aufgefunden vom Herrn Abenteuer Senior. Ist das richtig? Ja, das stimmte. Der alte Abenteuer hatte wie jeden Morgen die Schweine füttern wollen und dann mit einigem Erstaunen feststellen müssen, dass die schon gefüttert worden waren. Tot! Er ist tot! Was ist denn passiert? Beim Schwimmteich war auch niemand. Also liefen sie weiter in Richtung Schweinegehege. Als sie den Zaun erreichten, war das Erste, was sie sahen, ein wuselndes Knäuel aus Frischling. Diese kleinen gestreiften Racker waren ja sowas von niedlich. Im Gehege stand der alte Abenteuer mit einem großen Stock in der Hand. So wie sich ein Schwein näherte, weil es nicht wirklich einsah, warum es jetzt nicht einfach weiterfressen durfte, schwang er den Stock ausladend hin und her, wie ein schottisches Breitschwert, das sich durch die Reihen der Engländer durcharbeitete. An dem Baum hinter ihm lehnte ein Mann. Er war nackt und dermaßen kunstvoll an den Stamm festgezurrt, dass er trotz seines Zustands nicht zusammengesackt war und immer noch aufrecht stand. Die Bauchdecke war zerfetzt und dahinter tat sich Leere auf. Unter anderen Umständen hätte man angesichts des ausgesprochen demotivierenden Bildes, das der Werner Abenteuer da abgab, sagen können, der schaut aus, dass einer Sau graust. Aber das stimmte ja in diesem Fall ziemlich eindeutig nicht. Gelsen und Schweine, Bremstierleben und das ausgerechnet bei diesem Opfer. Wieso ausgerechnet? Na, weil der Abenteuer ein militanter Tierschützer gewesen ist, zumindest früher einmal. Na, er war damals bei diesem großen Tierschützerprozess einer der Angeklagten. Eine ziemlich aufsehenerregende Geschichte, das haben Sie doch sicher mitbekommen. Ah ja, dieser Verein Tiere sind die besseren Menschen, genau. Die sind doch damals nach dem Terrorismusparagraphen angeklagt worden, oder? Terrorismus? Haben die was gesprengt oder so? Nein, man hat ihnen vorgeworfen, dass sie bei Pelzhändlern eingebrochen und Buttersäure versprüht hätten und ähnliches. Na, der Staatsanwalt ist da bei der Anklage leicht übers Ziel hinausgeschossen. Und da war der Abenteuer dabei? Unglaublich. Er hat noch anders geheißen damals. Ich nehme an, dass nicht zuletzt das der Grund war, warum er nach der Heirat den Namen seiner Frau angenommen hat. Na, wie hat er denn geheißen? Meier. Aber kommen wir doch einmal zum möglichen Verdächtigen. Was ist mit den Gästen? Die scheinen alle ziemlich harmlos zu sein. Ja, die Harmlosen sind gerne mal die Schlimmsten. Vielleicht, weil sie auch so ein Zimmer bekommen haben wie Sie. Was ist mit diesem Ranger? Ach so, ja. Den habe ich ganz vergessen. Was für ein Ranger? Ja, der nennt sich selber so. Er heißt eigentlich Büringer. Der hat mit uns den langen Marsch durch die Au gemacht. Mhm. Ist Teil des Unterhaltungsprogrammes hier. Und da fällt mir ein, der kennt die Ceausescu-Geschichte auch. Der hat mich deswegen verarscht. Und der ist Ihnen verdächtig vorkommen? Naja, jetzt nicht unbedingt verdächtig, aber seltsam. Ja, bitte, der Typ ist ein Freak. Wieso ein Freak? Tja, warten Sie bis zum Sehen. Und wenn Sie da nicht sofort überzeugt sind, fragen Sie ihn was über die kommende Wirtschaftskrise. Dann werde sogar ich in einem Vergleich ziemlich normal vorkommen. die Zeichen stehen an der Wand. Ja, man muss nur lesen. Und wer da trotzdem nicht vorsorgt, ist selber schuld. Aber wie kann man denn vorsorgen? Na, zuerst musst du aus dem Papiergeld aussehen. Du brauchst Gold und Silber, am besten in kleine Münzen. Weil, wenn du mit einem 1-Kilo-Barren zum Bäcker gehst, wird er dir eher nicht ausgeben können. Verstehst du das? Und du darfst sie nicht ins Schließfach bei der Bank legen. Dann kommst du im Notfall ja nicht an sie ran. Aber das hieß ja, man hat sie zu Hause. Das ist doch zu unsicher. Ja, nein, nicht. Ordentlich verstecken muss das schon. Bei mir findet es keiner, das garantiere ich dir. Und außerdem kommst du um die Anschaffung von Waffen sowieso nicht herum. Ich habe aber keinen Waffenschein. Oh. Ach, kein Problem. Ich habe da zum Beispiel so eine Hightech-Präzisionsarmbrust zu Hause. Mit der triffst du, mit ein bisschen Übung, einen Neger in der Nacht auf 20 Meter zwischen die Augen. Ganz ohne Waffenschein. Außerdem brauchst du wenigstens einen großen gesicherten Raum im Keller, in den keiner reinkommt. Mit haltbaren Lebensmitteln für mindestens 3 Monate. Ja, besser 6. Frischwasserversorgung über einen eigenen Brunnen oder, falls das nicht geht, über eine Luftentfeuchtungsanlage, die frische Außenluft ansaugt. Ich hab sowas in meinem Bunker. Im Vollbetrieb fällt da alle 9 Sekunden ein Tropfen Wasser in den Tank. Blind. Sie haben einen Bunker? Das ist ja cool. Kann ich mir den einmal anschauen? Klar. Ja, und ich kann da auch mit allem anderen weiterhelfen. Ich betreibe da nämlich so einen kleinen, aber gut sortierten Onlinehandel für Survival-Produkte. Der eine verkaufte unfassbar motivierende Sprechblasen, der andere 5 Jahre haltbares Dosenbrot. Suchanek nahm sich fest vor, das nächste Mal im Winter am Abenteuerhof zu urlauben. Den interessanten Heizdeckenabend dürfte er einfach nicht verpassen. Sind wir jetzt fertig? Weil wenn Sie nichts mehr von uns brauchen, dann würde ich jetzt wirklich gern nach Hause fahren. Ich halte es hier nicht mehr länger aus. Fürs Erste würde ich sagen, ja, aber ich muss sie erst suchen, zumindest noch bis zum Abend zu bleiben. Das werde ich auch den anderen Gästen sagen. Gerade in einer so frühen Phase der Ermittlungen tauchen laufend neue Fragen auf. Aber dann wäre es mir auch lieber, wenn Sie nach Hause fahren. Und bis dahin würde ich Sie dringend ersuchen, keinen einsamen Waldspaziergang oder sowas zu unternehmen, weil ich kann in diesem Chaos hier nicht noch auf Sie aufpassen. Ich passe schon selber auf mich auf. Also in Ihrer Situation würde ich das nicht so leichtherzig sagen. Welcher Situation? Na, liegt es nicht auf der Hand? Angenommen, hier in Feuchtkirchen läuft einer herum, der sich auf perverse Art mit dem Helden von Wulzendorf messen möchte. Und wer sagt dann, dass sein zweiter Schritt nicht noch näher an Ihnen dran sein wird als sein erster? Suchanek, du machst, was der Kommissar sagt. Einmal den Helden spielen ist mehr als genug. Ist ja gut. Das habe ich sowieso nicht vor. Und am Abend hauen wir ab. Versprochen? Versprochen. Sag, was ist da los bei euch? Ich habe das gerade in den Nachrichten gehört. Eine verstümmelte Leiche in einem Wildschweingehege. Weißt du was genaueres? Wie nah bist du dran? Zu nah. Echt? Alter, kaum tauchst du irgendwo auf, sinkt die durchschnittliche Lebenserwartung der armen Einheimischen dramatisch. Kann es sein, dass du in deiner Aura einen Trojaner eingebaut hast, der den Hauch des Todes verbreitet? Kassel, du glaubst gar nicht, wie wenig das jetzt lustig ist. Ist ja schön schon. Eher mit den grausigen Details. Suchanek erzählte Krasel, was passiert war. Während er sprach, ließ er seinen Blick über die Szenerie streifen. Der Leichenwagen stand noch da. Und hinter der Absperrung zur Straße hin drängte sich mit gereckten Hälsen die Meute der Schaulustigen. Aus der eine Hand herausstach, die hektisch winkte. Wie arm und leer mein Leben doch in all den Jahren war, in denen wir keinen Kontakt hatten. Was wirst du jetzt unternehmen? Ja, was soll ich unternehmen? Na ja, du wirst es doch nicht auf dir sitzen lassen. Dass irgend so ein scheiß Typ glaubt, der kann das mit dir machen. Ja, was stellst du vor? Ein kleiner Privatvendetta gegen Unbekannt? Na ja, klar. Search and destroy. Ja, dann gibt's mit Sicherheit noch einen Toten, wenn mir die Susi umbringt. Ah, wie geht's ihr denn? Na ja, kannst du dir eh vorstellen. Die ist völlig am Sand. So wie uns der Wimmer entlässt, schauen wir, dass wir hier wegkommen. Was? Der ist auch da? Da sag ich nur, never change a winning team. Das Gewinke in der Menge hörte nicht auf. Langsam setzte sich bei Suchanek die Erkenntnis durch, dass diese Fluglotsensignale wohl ihm galten. Du Krasl, ich muss jetzt Schluss machen, gell? Ich schau morgen bei dir im Café vorbei. Ja, ist gut. Ich mix ein Bloody Mary. Der Mann, der Suchanek so tapfer herbeigewinkt hatte, war vielleicht 30. Dunkles Haar, scharfer Seitenscheitel, sein rosa Poloshirt stark, strikt, eng und faltenlos im Hosenbund, als hätte man es ihm auf den Körper gesprüht. Herr Suchanek, wie ich annehme? Woher wissen Sie, wer ich bin? Ich habe Ihr Interview auf www.ostnews.at gesehen, aber wer hat das nicht? Das war ein Fehler, den ich nicht noch einmal mache, so lassen Sie mich in Ruhe. Ah, nein, das ist ein Missverständnis. Ich bin kein Journalist. Wenn ich mich vorstellen darf, Schwingshandel. Heinz Schwingshandel. Ich arbeite für den Grafen Manteuffel Praslin. Ich bin seine rechte Hand, wenn Sie so wollen. Der Herr Graf lässt anfragen, ob Sie vielleicht die Möglichkeit sehen, ihn kurz auf seinem Anwesen zu besuchen. Er hätte auch was Dringendes mit Ihnen zu besprechen. Sie haben mein Zimmer bezahlt. Ja, das haben wir. Warum eigentlich? Soweit ich informiert bin, war das eine kleine Gefälligkeit für den Kabinettschef des Landeshauptmannes. Der Herr Graf und er sind befreundet. Aha. Und was will er jetzt von mir? Ich bin leider nicht befugt, Auskünfte dieser Art zu erteilen. Der Herr Graf möchte Ihnen das lieber persönlich sagen. Es wird nicht lang dauern. Ich bringe Sie hin und auch wieder zurück. Also ich steige jetzt sicher nicht zu mir, nichts, dir nichts. Wann würde ich wieder zurück sein? Eine Stunde? Vielleicht auch weniger? Es ist ja nicht weit. Wenn er Susi jetzt fragte, würde sie garantiert Nein sagen. Vielleicht schaffte er es ja auch in einer halben Stunde. Also gut, aber ich nehme mein eigenes Auto. In der mit dunklem Holz getäfelten Eingangshalle wuchs ein Wald aus Geweihen aus den Wänden. Eine Treppe führte nach oben auf eine Balustrade, von der ganz viele Ölschinken, die wohl verblichene Manteuffels und Praslins zeigten, die herunterglotzten. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Darf ich Ihnen etwas anbieten, einen Kaffee oder einen Cognac? Nein, danke nicht. Danke. Ach, kommen Sie, für einen schönen Cognac ist es nie zu früh und erst recht nie zu spät. Schwingshandler. So, lassen Sie uns das Glas erheben auf das Leben, auf das wir es jeden Tag schätzen und genießen. Ja, und Sie werden sich sicherlich fragen, was ich von Ihnen will. Ja, das frage ich mich in Wirklichkeit schon, seit ich hier in Feuchtkirchen angekommen bin und seit ich gehört habe, dass Sie mein Zimmer am Abenteuerhof bezahlen. Das ist doch nicht der Rede wert, eine kleine Gefälligkeit. Wie mich der Magister Kirschbaum in der Landesregierung gefragt hat, ob ich da helfen könne, war das für mich selbstverständlich. Außerdem sind wir alle sehr stolz, dass wir den Helden von Wulzendorf bei uns beherbergen dürfen. Die Sache ist die, würde Sie gerne engagieren? Mich? Hm? Als was denn bitte? Ich weiß ja nicht, ob Sie diese alte Geschichte kennen, die mich mit dem bedauernswerten Herrn Abenteuer verbindet. Nein. Der Herr Abenteuer ist ja ursprünglich vor Jahren nach Feuchtkirchen gekommen als Teil einer, sagen wir mal, sehr engagierten Gruppe von Tierschützern. Tiere sind die besseren Menschen. Also, davon habe ich gehört. Genau. Es waren aber nicht alle Dorfbewohner restlos begeistert, wie er hierher gezogen ist. Tierschützer werden halt gerne mal als Spinner angesehen. Und dann, nach einiger Zeit, ist zu allem Überdruss leider diese unschöne Sache mit dem Elmer passiert. Gehen Sie wenigstens, Handel. Schenken Sie mir nochmal eine. Mit dem Elmer? Ja. Aha. Ja, es ist so, ich hatte früher mal einen kleinen Tierpark hier im Ort, Steppenrinder, ein paar besondere Pferde und so weiter und so fort und einen Elch, mit dem das alles angefangen hat. Der war insofern besonders, als mir der Landeshauptmann die besondere Ehre erwiesen hat, ihn eigenhändig auf seinen Namen zu taufen. Jedenfalls, den Tierpark musste ich dann schließen aus privaten Gründen, die Tiere wurden alle verkauft, bis auf die Wildschweine. Ja, da habe ich dann kurz eine Firma gehabt, die hat Wildschweinsuppe in Dosen hergestellt. Ich finde ja immer noch, dass das eine hervorragende Idee war, aber der Markt war halt noch nicht bereit dafür. Ja. Und wen ich mir natürlich auch behalten habe, das war der Elmar. Man kann ja schließlich einen Elch, der so heißt wie der Landeshauptmann, ihn einfach verkaufen oder verschenken. Wie hätte denn das ausgeschaut? Ja, außerdem, er war mir wirklich ins Herz gewachsen. Ja? Na und dann ist das Unglück passiert. Eines Nachts hat jemand das Gehege vom Elmar geöffnet und einen Zettel hinterlassen, auf dem gestanden ist, alle Tiere sind frei. Und wie hat ihm die Freiheit gefallen? Er ist in die Au und da hat man ihn erschossen. Oh. Weiß man wer? Das wird ja nicht geklärt. Aber die Frage war ja auch, wer hat ihn rausgelassen? Und da war sich das ganze Dorf einig. Bis auf mich, das möchte ich gleich betonen, ich habe ihn nie beschuldigt. Der Tierschützer. Der Abenteuer. Sie sagen es. Aha. Ich betone es noch einmal, es gab dafür nie einen Beweis. Und selbst wenn ich geglaubt hätte, dass ihn der Herr Abenteuer rausgelassen hat, wäre so eine dumme Geschichte doch kein Grund, ewig mit jemandem in Clinch zu liegen. Und ganz sicher nicht. Also, ich hätte gern, dass Sie ein paar Nachforschungen anstellen, ja? Gegen Bezahlung selbstverständlich, weil umsonst ist ja nur der Tod, ne? Also, ich bin freiberuflich tätig, aber also, ich bin sicher nicht das, was man sich so landläufig unter einem Privatdetektiv vorstellt. Für mich zählt nur eins, ja? Nämlich, dass Ihre Erfolge für sich sprechen. Also, Herr Zuchanek, ne? Hier ist mein Angebot. Ich bezahle Ihnen, was Sie für angemessen halten und alle Spesen sowieso. Und wenn Sie etwas herausfinden, das mich von jedem Verdacht reinwäscht, lege ich noch eine Prämie obendrauf. Was halten Sie davon? 300 am Tag. Und ein absolut fairer Preis obendrein. Und noch was? Ja? Ich hätte beim Abenteuerbauern gern das Superiorzimmer. Ein Job? Zuchanek? In meinem Geschäft in Wulzendorf Semmeln und Zahnpasta verkaufen. Das ist ein Job. Taxifahren ist ein Job. Gut, wenn man sehr wohlwollend sein kann, kann man sogar sagen, Investmentbanker ist ein Job. Aber für einen degenerierten Herrn von und zu den Mörderjäger zu spielen, das ist mit Sicherheit kein Job. Das ist einfach nur vollkommen durchgeknallt und du machst das sicher nicht. Tut mir leid, Susi, aber ich bleib da. Zuchanek! Ich kann nicht immer nur davonlaufen. Irgendwann muss ich auch mal stehen bleiben und kämpfen. Irgendwann muss ich auch einmal stehen bleiben und kämpfen? Sag mal, wo bin ich denn hier? In einem Chuck Norris-Film? Stimmt. Mit dem könnte das natürlich auch sein. Hast du Superdetektiv, der eigentlich wenigstens eine Sekunde lang überlegt, ob dieser Graf wirklich nur ein schrulliger Depp ist, der dir da einfach so eine Menge Geld nachschmeißt? Könnte der nicht möglicherweise irgendwelche gar nicht so netten Hintergedanken haben? Weil, Entschuldigung schon, wie viel Ehre kann ein Mann haben, der ausgerechnet dich damit beauftragt, die wiederherzustellen? Du hast aber eine sehr hohe Meinung für den. Vielen lieben Dank auch. Jemand diesen Urlaub irgendwie anders vorgestellt. Du? Du hast dir den anders vorgestellt, jetzt pass einmal auf, ja? Warum sind wir denn überhaupt hier gelandet? Meinetwegen vielleicht? Ich habe mich bemüht, das Beste draus zu machen. Weißt du, was die Frau Dr. Lillinger gesagt hat? Ich sollte mehr an mich denken. Aha, einfach einmal genauso egoistisch sein wie du. So, und damit hat sie recht. Bitte, wieso redst du mit der Dr. Lillinger über uns? Ist zufällig Paartherapeutin. Und da habe ich mich halt ein bisschen mit dir unterhalten. Eins sage ich dir, wenn du das jetzt auch noch machst. Ja, wenn dir so offensichtlich wurscht ist, was ich denke und ob ich vor Angst sterbe oder nicht, dann kannst du mich langsam echt gern haben. Oder kannst du mir einen Grund nennen, warum ich mir das weiter antun soll? 5 Minuten später sah er den langsam in der Ferne verglimmenden Rücklichtern von Susis Auto nach, bis die Nacht endgültig den Vorhang über ihnen zuzog. Er war schon traurig auch. Aber das vorherrschende Gefühl war Erleichterung. Nicht nur, weil er Susi jetzt in Sicherheit wusste. Sehr geehrter Herr Zuchanek, mit Erstaunen mussten wir feststellen, dass Sie als einziger von den Hausgästen immer noch da sind. Sie werden verstehen, dass wir uns jetzt nicht um Sie kümmern können. Bitte ziehen Sie also sofort morgen aus. Falls gerade niemand von uns hier sein sollte, werfen Sie bitte den Schlüssel in den Briefkasten. Hochachtungsvoll, Hanni Abenteuer. Scheiße. Guten Tag. Tag. Nicht, dass der alte Pepsch Suchanex Gruß gehört hätte, aber gesehen. Ein Tag war ja für einen notgedrungen, mittlerweile perfekten Lippenleser wie ihn wirklich keine Herausforderung. Da hätte der Pepsch wesentlich mehr drauf gehabt, wenn man ihn gefragt hätte. Aber wer fragt einen dreivierteltauben 89-Jährigen schon was? Zum die Ehre? Zum Postpartner. Beim Gemeindeamt rechts und dann noch einmal rechts. Er mochte zwar taub sein, aber das Hirn und alles funktionierte doch tiptop. Okay. Der Postpartner war die eierlegende Wollmilchsau des Handels- und Gastronomiesektors von Feuchtkirchen. Ein bisschen Wirtshaus, ein bisschen Tante Emma und einen Postschalter dazu. Und die Chantal musste jetzt nur mehr ertragen, dass sie der Bürgermeister bei jeder Gelegenheit betatschte. Ein Wirtshaus, wo sie als Kellnerin ständig von Besoffenen angemacht wurde, gab es in Feuchtkirchen nämlich auch schon lange nicht mehr. Na, brauchen wir was? Suchanek war nach seiner kleinen Radtour nahe an der Katalepsie. Körperlich und geistig. Ein ziemlich unwiderstehliches Gesamtpaket. Aber bei mir gibt's leider keinen. Sonst was, das ich für dich tun kann? Aber Chantal war ja schon froh, wenn solche Typen wie der sie nicht gleich mit den Händen anschauen wollten. Sie was zum Essen. Küchen ist zu. Vielleicht hast du ja noch irgendwo eine Dose Wildschweinsuppe. Damit machst du ihm sicher eine Riesenfreude. Also ich finde, wenn du schon den Mörder suchst, dann könnten dich die Abenteuers ruhig auch weiter bei ihnen wohnen lassen. Wer sagt denn, dass ich den Mörder suche? Der Schwingshandel. Er ist gestern Abend genau auf dem Platz gesessen, auf dem du jetzt sitzt, wie er es erzählt hat. Das ist aber eine ziemliche Plaudertasche, der Schwingshandel. Nein, eigentlich gar nicht. Es haben sich alle gewundert, dass er überhaupt da war. Ich kann mich nicht erinnern, wann sich der zum letzten Mal das Volk gemischt hat. Ja, der Graf macht sich jetzt Sorgen, dass man ihn verdächtigen könnte wegen dieser alten Geschichte mit dem Elch. Das hat der Schwingshandel auch gesagt. Da haben sich dann alle zum zweiten Mal gewundert. Wieso? Warum sollte ihn deshalb jemand verdächtigen? Das ist doch schon ewig her. Und außerdem ist er damals doch in Wirklichkeit heilfroh gewesen, dass er das Viech los war. Aber alleine, was das gekostet haben muss, diesen Koloss durchzufüttern. Und damals war ja der Graf gerade nicht so gut bei Kasse, oder? Hat schon schauen müssen, wo er die Euros zusammenkratzt. Da war dann sogar der Abenteuer gut genug dafür, dass er ihm die Wildsau abkauft hat. Mir hat er gesagt, dass sie ihm die... Also er hat sie ihm praktisch geschenkt. Und jetzt haben ihn seine befreiten Schweine auch noch zum Nachtmahl gefressen. Manche Leute haben wirklich nicht viel Glück, das muss man schon zugeben. Spinner hin, Spinner her. Chantal, was ist mit dir? Hast du keinen Platz für einen feschen junger Mann? Oder mit dir, Egon? Bin ich eine Pension? Noch nicht. Aber es könnte ja ein Anfang sein. Und das Schild über deiner Tür klingt sowieso schon nach einer Pension. Der Herr Kapellmeister hat seinen Hof nämlich am Marfeldkogel. Das schönste Platzerl hier bei uns, oder, Egon? Hat ihn Haus Schneebergblick genannt, weil er so stolz ist auf die schöne Aussicht. Ideal für Touristen. Den Schneeberg siehst du ja gar nicht mehr, Egon, oder? Seit sie ihm die Windräder da vorgestellt haben. Für den anspruchsvollen Touristen ist das inakzeptabel und erst recht für berühmte Detektive, ne? Hubert, das Übliche? Ja, bitte. Ja, die Abenteuer wollen nicht mehr, dass ich bei Ihnen wohne. Ach so, ja. Das leuchtet natürlich ein. Obwohl, wenn Sie schon den Mörder suchen... Das habe ich auch gesagt. Und haben Sie schon ein Ersatzquartier? Ich meine, Sie werden Ihre Nachforschungen ja schlecht von Wien aus anstellen können. Die Chantal nimmt ihn jedenfalls nicht. Also in Feuchtkirchen gibt es außer den Abenteuers leider niemanden, der Fremdenzimmer hat. Die nächsten wären in Gantersburg, das sind so 15 Kilometer. Es geht auch nicht, ich hab kein Auto. Aber wie sind Sie denn ohne Auto hierher gekommen? Mit meiner Freundin, die ist aber gestern heimgefahren. Naja, ich hätte da vielleicht eine Idee. Das ist wirklich wahnsinnig nett von Ihnen. Und Sie sind sicher, dass Ihnen das nichts ausmacht? Nein, überhaupt nichts. Mein Haus ist zwar nicht riesig, aber ich lebe allein, Platz genug. Es geht ja nicht nur um einen Platz. Ich meine, ich will auf keinen Fall Unannehmlichkeiten machen. Unannehmlichkeiten? Ah, wo's? Wissen Sie, ich wollte eigentlich schon immer Journalist werden, seit ich Lou Grant im Fernsehen gesehen habe. Wollen Sie auch was, oder? Ja, gerne, gerne. Naja, geworden bin ich dann Deutschlehrer. Aha. Und Hobby-Lokalreporter. Ich beschwere mich nicht, das ist schon in Ordnung so. Na ja, hier bitte. Danke. Aber jetzt habe ich hier die größte Geschichte meines Lebens vor der Nase. Und je näher ich da dran bin, umso besser. Was glauben Sie eigentlich, warum hat mir dieser Graf engagiert? Keine Ahnung. Und warum haben Sie sich engagieren lassen? Angenommen, der Spiegel ruft an und will eine Reportage von Ihnen. Würden Sie Nein sagen? Natürlich nicht. Aber würden Sie auch hier bleiben und versuchen, etwas herauszufinden, wenn Sie diesen Auftrag nicht bekommen hätten? Warum sollte ich das machen? Naja, zum Beispiel, weil Sie wissen wollen, wer sich da Ihrer Ceausescu-Methode bemächtigt hat. Der Mann war aber ziemlich gut informiert. Vielleicht sollte man den Spiegel anrufen, damit die ihn endlich anriefen. Naja, ich habe gestern den ganzen Tag recherchiert. Und nachdem die Polizei so herumgeeiert hat wegen der genauen Todesart vom Abenteuer, habe ich dann irgendwann eins und eins zusammengezählt. Aha. Oder er war der Mörder und wusste es deshalb so genau. Ich weiß, was Sie jetzt denken. Vielleicht war es ja selbst und weiß es deshalb so genau, oder? Gedanken lesen konnte er auch noch. Das verhieß nichts Gutes. Beim Abenteuerhof parkte neben den beiden Autos der Familie, die also in der Zwischenzeit wieder nach Hause gekommen war, noch ein weiteres. Suchanek erkannte es sofort. Es war das von Kommissar Wimmer. Als er das geborgte Rad mühsam aus der geöffneten Heckklappe zerrte, wie ein Tierarzt ein Kalb, das sich weigert, einfach so aus der Mutterkuh zu flutschen, kam Wimmer auch schon aus dem Haus. Herr Suchanek, ich wollte Sie ohnehin schon anrufen. Gestatten Sie mir gleich einmal eine Frage. Was tun Sie hier? Ich wollte nur mein Gepäck abholen. Aha, das heißt also, Sie ziehen jetzt aus? Ja. Na gut. Dann bin ich ja beruhigt. Hören Sie, es gab doch da gestern noch eine kleine Unklarheit zwischen uns. Sie erinnern sich? Könnten wir uns vielleicht kurz darüber unterhalten? Unter vier Augen? Das ist nicht notwendig, weil er weiß eh schon alles. Aber Sie erzählen das auch noch herum. Aber wer ist er überhaupt? Edlesberger Hubert. Ach so, dieser, wie haben Sie ihn genannt? Chronist? Ich bevorzuge Reporter. So, jetzt erzählen Sie schon, was der Gerichtsmediziner gesagt hat. Also die Todesursache war tatsächlich ein Schock aufgrund eines erheblichen Blutverlustes. Etwa 1,5 bis 2 Liter, nachdem der Herr Abenteuer eher klein und schmächtig war, reicht das für ein Organversagen. Allerdings ist nach wie vor ungeklärt, wodurch dieser Blutverlust herbeigeführt wurde. Das heißt also im Klartext, wir sind eigentlich genauso klug wie gestern. Wissen Sie schon das Neueste? Warum der Werner sterben hat müssen? Wegen dem da! Aber Herr Abenteuer, ich habe gerade ausgeführt, dass wir noch nicht wissen, was genau... Und da macht er sich jetzt doch noch als Detektiv wichtig. Für den Grafen! Was? Was tun Sie? Sie haben doch vorhin gesagt, Sie ziehen jetzt aus. Ja, er zieht zu mir. Ja. Ach so. So, nun, es freut mich sehr, dass Sie beide sich gefunden haben. Na, also... So ist das aber nicht, wie Sie da sagen. Das ist nur vorübergehend, weil ihn die Abenteuerfamilie ersucht hat, er möge ausziehen. Und weil er halt noch was zu erledigen hat in Feuchtkirchen. Was zu erledigen? Aha, Herr Suchanek, wenn Sie nichts dagegen haben, dann würde ich Ihnen jetzt gern eine persönliche Frage stellen. Sind Sie jetzt komplett übergeschnappt? Entschuldigung, aber da muss ich rangehen, das könnte wirklich wichtig sein. Gasel? Danke. Bitte, wo bist du? Noch in Feuchtkirchen. Ja, das weiß ich auch. Die Susi war gestern bei mir und hat sich ausgeheult. Aber ich hab gemeint, wo du jetzt gerade bist. Ja, eh beim Abenteuerbauen. Ich muss aus dem Zimmer raus und hol gerade meine Sachen ab. Aber was hat da die Susi erzählt? Ah, sie hat nur in den höchsten Tönen von dir gesprochen. Manche Ausdrücke sind zwar nicht wirklich geeignet, sie zu wiederholen, aber auch die hat sie in den höchsten Tönen gebrüllt. Sag zu diesem Abenteuerbauern, wenn man da von uns unten, also von Wulzendorf, raufkommt, ist die Abzweigung zu dem, bevor man ins Dorf hineinfährt, oder? Ja, warum? Warst du schon mal da? Nein, eben nicht. Rechts oder links? Rechts. Wieso willst du das so genau wissen? Ah ja, ach nur so. Und dann ist da so eine Schotterstraße, nicht wahr? Ja. Wie weit ist es da noch? Und muss man von der irgendwo abbiegen oder fährt man einfach immer geradeaus? Was ist denn das für ein Trottel? Er hob den Kopf und schaute in die Richtung, in die jetzt alle anderen schauten. Und dann wusste er, warum Grasl das so genau wissen wollte. Na, immer gerade. Eine gewaltige Staubfahne, die auf der Schotterstraße aufstieg, näherte sich ihnen wie die Reiter der Apokalypse. Grasl liebte es, spektakulär zu fahren. Dass er das mit einem alten Nissan Sunny tat, in den selbst Suchanek am liebsten im Schutz der Dunkelheit einstieg, tat seiner Begeisterung für die eigene Coolness keinen Abbruch. Den Grasl hatten noch nie irgendwelche Zweifel geplagt, wenn er, wie er es zu formulieren pflegte, gerade seinen eigenen Film ablaufen ließ. Grasl? Ja, warum rufst du mich bitte nicht vorher und fragst mich, ob ich will, dass du kommst? Na ja, hättest du ja gesagt? Na. Da hast du's. Ich muss es auflegen, bis später. Grasl erreichte jetzt den Hof. Das solcher Art effektvoll angehaltene Auto wurde von der selbst erzeugten Staubwolke eingeholt und dann eingehüllt. Das wiederum ermöglichte es Grasl, wie ein Rockstar aus dem Bühnennebel herauszutauchen und seinen vor Begeisterung tobenden Fans entgegenzutreten. Er klopfte sich den Staub aus der Hose und grinste. Kommissar Wimmer sah Suchanek an und dann Grasl, den er natürlich ebenso wie den Suchanek schon aus Wulzendorf kannte. Dr. Watson, wie ich annehme. Nachtmahl. Ein Hörspiel in zwei Teilen. Nach dem gleichnamigen Roman von Rainer Nikowitz. Bearbeitung Jörg Schlüter. Ende des ersten Teils. Erzähler Peter Simonischek, Suchanek Christopher Scherf, Susi Katrin Hauptmann, Kommissar Wimmer Wolf Bachofner, Grasl Simon Schwarz, Chronist Jeff Zach, Graf Fritz Hammel, Ranger Gerhard Reuß, Zechner August Schmölzer. In weiteren Rollen Manuela Alfons, Wolfram Berger, Ernst Konarek, Branko Samarowski und viele andere. Musik Bernd Keul. Technische Realisation Dirk Hülsenbusch und Steffen Jahn. Regieassistenz Eva Solloch. Regie Jörg Schlüter. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2016. Dramaturgie Christina Hensel.